Das Normale wäre ja gewesen, dass ich direkt zum Theater gegangen wäre und hätte als Volontär als Schauspieler angefangen. Aber Sie wissen, die Eltern sind da ganz selten zu haben für so ein Vorhaben. Die sagen, das ist ein Hungerbrot und Schauspieler und du mit deinen roten Haaren und Sommersprossen. Ich war nun weil ich hatte alle Voraussetzungen für alles Mögliche, nur nicht für einen Schauspieler. Und als ich in der Oberprima, als wir gefragt wurden, meine Herren, was wollen Sie werden? Und dann sagt der eine, ja, Juristen, der andere will, was weiß ich, Arzt oder irgendwas werden. Und ich sage Schauspieler. So ein Gelächter, wissen Sie, weil der Professor sagte, Fröbisch, zweifle nicht an Ihrem Talent, aber Sie werden doch mit dem Textbuch auf die Bühne gehen müssen. Sie können doch nichts behalten, weil ich habe für ein Gedicht mit 4 Strophen, habe ich 4 Wochen gelernt, dann bin ich 4-mal stecken geblieben. Aber ich wollte Schauspieler werden und das ist was anderes, als eben nur in der Schule ein Gedicht aufsagen, weil man sagt, also bis morgen die ersten 4 Strophen oder sowas. Nein, da steigt man anders ein. Ich wollte Menschen spielen, ich wollte sie nachempfinden und gestalten. Und da kommt der Text komischerweise von ganz alleine. Mephisto ist kein Sachse. Der Schauspieler Gerd Fröbe im Porträt. Feature von Wolfgang Knape. Er war einer der bedeutendsten deutschen Schauspieler. Ein Weltstar zum Anfassen. Ein begnadeter Komiker und Schurkenspieler. Ein vielseitiger Charakterdarsteller, der, so Erich Kästner, das Zeug zum Clown hatte und dessen Gesicht und Stimme man nicht vergisst. Gerd Fröbe hat in weit über 100 Kinoproduktionen mitgewirkt. Es sei nur an seinen preußischen Oberste, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten erinnert. An seinen Auri Goldfinger in James Bond 007 oder den Kindermörder in Dürrenmatts Es geschah am helllichten Tag. Er stand auf Theaterbühnen zwischen München, Wuppertal und Wien. Und wenn er zufällig frei war, dann brachte er Schnecken und Schildkröten zum Reden und verzauberte mit seinem Soloprogramm das Publikum. Seine Wurzeln hatte Gerd Fröbe im sächsischen Oberplanitz, einem Stadtteil von Zwickau. Hier wurde er am 25. Februar 1913 als Karl Gerhard Fröbe geboren und in der auf dem Schlossberg gelegenen Lukaskirche getauft. Der Vater Johannes betrieb ein Geschäft für Lederwaren. Damit gehörte die Familie in der vom Steinkohlebergbau geprägten Region zur Mittelschicht. Als er 5 wurde, bekam Gerd ein Puppentheater geschenkt. Die Figuren stammten aus dem Erzgebirge. Die Kleider hatte die Mutter Alma genäht. Gespielt wurde für Hanni, die Schwester, und die Kinder aus der Nachbarschaft für ein geringes Entree im Hof. Großen Eindruck machte ihm die Reaktion des Publikums anlässlich der goldenen Hochzeit der Großeltern. In Ermangelung geeigneter Puppen musste die Großmutter die Kuh spielen. Dann sang er. Auf der Olm, da steht ne Kuh, die macht ihr Auge auf und zu. Hinter der Kuh, da steht ein Schwein, das guckt der Kuh ins Auge rein. Da sagt die Kuh, du dummes Schwein, was guckst du mir ins Auge rein? Da sagt das Schwein, du dumme Kuh, dann mache doch dein Auge zu. Das Publikum tobte vor Begeisterung und verlangte nach Zugaben. Der empörte Vater aber schickte den jungen Theaterdirektor wütend ins Bett. 1919 wurde Gerd Fröbe eingeschult. Für seine Sommersprossen und roten Haare erntete er von seinen Mitschülern viel Spott. Arbeitslosigkeit und Inflationszeit machten auch um Zwickau keinen Bogen. Niemand wollte mehr etwas kaufen. Das Geschäft des Vaters ging bankrott. Unbegreiflich bleibt dem Sohn, wie es die Eltern geschafft haben, den Besuch der höheren Schule sowie den Klavier- und Geigenunterricht für ihre Kinder zu finanzieren. Gerd Fröbe besucht das Gymnasium in Zwickau. 8 Kilometer hin und 8 wieder zurück. 2-mal blieb er sitzen. Nur in Mathematik, in Musik und im Zeichnen war er gut. Einmal musizierte er auf einer Geburtstagsfeier. Das war der Beginn meiner Stehgeigerkarriere. Sie dauerte 3 Jahre und brachte mir im Umkreis von 30 Kilometern den Namen der Rote Geiger von Zwicke ein. Meist trat man als Trio auf. Manchmal saß auch die Schwester Hanni am Klavier. Man spielte auf Hochzeiten und in Gartenlokalen. Am liebsten aber zum Nachmittagskaffee, im Kaiserhof und zum Tanz. Fröbes Begabung war erstaunlich. Mit 17 durfte ich die Solovioline der F-Dur-Romanze von Beethoven mit großem Orchester im Mitteldeutschen Rundfunk Leipzig spielen. Die Schulleitung erlaubte ihm nun den abendlichen Auftritt im Kaiserhof. Mit der Gage unterstützte er die Familie. Außerdem malte er und erteilte Geigenunterricht. Fröbe wollte bildende Kunst studieren. Gerade durchs Abitur gefallen, fuhr er per Anhalter nach Dresden. Eine Mappe mit Zeichnungen im Gepäck. Von der Kunstakademie auf der Brühlschen Terrasse schickte man ihn ans Theater zu Professor Mahnke. Dem Chefbühnenbildner gefielen die Arbeiten und er bot dem talentierten jungen Mann sofort eine Lehre als Bühnenmaler an. 1936 erhielt Gerd Fröbe den Sächsischen Staatspreis für Malerei und den Auftrag, den Schauspieler Erich Ponto, der seit 1914 in Dresden spielte, als Grumio in der widerspenstigen Zähmung für das Programmheft zu malen. Ich saß jeden Abend bei ihm in der Garderobe und habe da meine Skizzen gemacht. Und er guckte mir mal über die Schulter und sieht, was da so entsteht und sagt auf einmal, ich soll am Sonntag zu ihm kommen zum Essen. Er hätte nämlich früher auch gemalt und möchte mir gern seine Bilder zeigen. Erich Ponto war als Film- und Bühnenschauspieler bei den Dresdnern sehr beliebt. Fröbe entschloss sich, Erich Ponto seinen Wunsch, Schauspieler zu werden, zu offenbaren. Am Sonntag bin ich bei ihm zum Essen und nachmittags anschließend zeigt er mir in seinem Arbeitszimmer seine Bilder. Und da sage ich, Herr Ponto, jetzt haben Sie als Schauspieler mir was gezeigt, was Sie mal gemalt haben. Ich würde nämlich sehr viel lieber Schauspieler werden. Und da guckt er mich sehr skeptisch an und sagt, können Sie mir was vorsprechen? Ich sage, ja. Nun komme ich ja aus dem finstersten Sachsen und die Sprache war damals noch in keiner Weise geübt oder geschult in einer anderen Richtung. Und ich habe nun auf Sächsisch ein Stück Mephisto gesprochen. Fürchte nur Vernunft und Wissenschaft des Menschen allerhöchste Kunst. Lass dich in Blend und Zauberwerken dich von dem lieben Geist bestärken. So habe ich dich schon unbedingt. Und hätte er sich auch nicht dem Teufel übergeben, der müsste doch zugrunde gehen. Dass er fängt da an zu lachen, sagt er, hören Sie auf, Sie sind ein Komiker. Mephisto sei doch kein Sachse, fügte er noch hinzu. Und dennoch, Ponto fand Gefallen an dem Quereinsteiger und erteilte ihm Unterricht. Als er bald darauf ans Deutsche Theater ging, folgte ihm sein Schüler nach Berlin. 1937 ging Gerd Fröbe an das Theater nach Wuppertal. Vom 1. September 1939 an gehörte er zum Ensemble des Deutschen Volkstheaters in Wien. Obwohl er auf der sogenannten Führerliste stand, wurde er 1940 eingezogen. Doch er hatte Glück, ein Oberst erkannte ihn und holte ihn zu sich. Ich habe abends Theater gespielt und tagsüber habe ich dann, als ich zu einer Sanitätseinheit kam, im Operationssaal in Wien gestanden, habe bei Operationen die Bestecke zugereicht und das habe ich also doch ein paar Jahre lang gemacht. Am 1. September 1944 wurden sämtliche Theater im Großdeutschen Reich geschlossen und der sanitätsgefeierte Fröbe kam an die Front. Im Mai 1945 endete in Bayern für ihn der Krieg. Als Mitläufer eingestuft, konnte er bald wieder auftreten. In München stand er mit Karl Valentin auf der Bühne. Und in der Silvesternacht 1947-48 trug er im Simpel erstmals seinen Morgenstern und das Selbstgespräch einer Hausschnecke vor. Und das tat er, wie es vor ihm noch nie jemand versucht hatte. Also ich kann eine Schnecke nur nachempfinden oder spielen, wenn ich sie wirklich als dieses schleimige Muskelpaket empfinde, dann kommt auch der richtige Gesichtsausdruck. Wenn ich also jetzt diese Schnecke anfange, die hier ganz leise spricht und sagt, soll ich aus meinem Hause raus, soll ich aus meinem Hause nicht raus, einen Schritt raus, lieber nicht raus, Hause nicht raus, Hause raus, Rause Ritt raus, Rause raus, Rause, Rause, Rause, Rause. Und das mache ich nun auch mimisch, so dass ich das Gesicht erstmal hinter den Händen verstecke und dann kommt so eine ganz quälende Stimme. Hause raus. Soll ich aus meinem Hause nicht raus? einen Schritt raus. Niemand nicht raus. Und so geht es weiter. Sein Morgensternabend wurde ein großer Erfolg. Erich Kästner schrieb, er überfuhr uns wie eine Straßenbahn. Wir waren alle seine Anhänger. Im Juni 1948 erhielt Fröbe ein Filmangebot aus Berlin. Er sollte den ausgemerkelten Kriegsheimkehrer Otto Normalverbraucher in Günter Neumanns Berliner Ballade spielen. Die Figur hatte er damals noch dazu. Wir stehen hier vor der traurigen Pflicht, heute den letzten, ja den allerletzten, aus dem Geschlecht der Normalverbraucher zu begraben. Nein, ich habe mir's überlegt. So schnell wollen wir unseren Geist nicht aufgeben. Statten? Otto Normalverbraucher, ich fühle mich wie neugeboren. Aber wo wir nun schon mal alle hier sind, um zu begraben, da wüsste ich so manches, was wir unbedingt begraben sollten. Ich für meinen Teil würde zum Beispiel gern die Angst begraben. Die Angst vor den Menschen, die Angst vor der Zukunft, die Angst vor dem Krieg und die Angst vor dem Frieden. Dieser Film sollte für Fröbe der wichtigste werden. Der Begriff Otto Normalverbraucher hielt Einzug in den deutschen Sprachgebrauch. Allerdings kam der Ruhm erst mit einiger Verspätung, denn die Filmpremiere fiel ausgerechnet in die Zeit der Währungsunion. In der Silvesternacht 48/49 war die Filmpremiere hier im Marmorhaus. Das waren natürlich alles interessierte Leute und die haben sehr geklatscht und haben wunderbare Kritiken geschrieben. Aber der Mann auf der Straße wollte jetzt, nachdem es also plötzlich Gänsebraten gab, von heute auf morgen gab es plötzlich alles. Kein Mensch wollte erinnert werden, alle hatten zu bitterer Erinnerung an diese Zeit, wussten das aus eigener Erfahrung letzten Endes viel besser. Und das war der Grund, warum der Film zunächst mal in die Binsen ging. Die Firma hat pleite gemacht, das war die Comedia. Gehörte damals dem Heinz Rühmann und dem Alf Teichs. Und zunächst mal hat man gesagt, na, da kann nur der Fröbe dran schuld sein, der war ja schließlich der Hauptdarsteller. 3 Jahre lang hing ihm der Misserfolg an. In den 50er Jahren kann man ihn in verschiedenen Produktionen sehen. Allerdings immer in Nebenrollen. Zum Beispiel 1953 in Salto Mortale, in Das Herz von St. Pauli oder Kleine Stadt will schlafen gehen. Fröbe drehte in Frankreich und Großbritannien, in Japan, Italien und der Schweiz. Dann kam der Durchbruch. Seine Rolle als Kindesmörder Schrott in Es geschah am helllichten Tag von Friedrich Dürrenmatt. Atschi. Atschi. Grüß dich. Bist du ein Zauberer? Ein großer Zauberer. Lieber Zauberer, zaubere noch mehr. Was soll ich dir denn zaubern? Ein Schloss wie das in Dornröschen, mit vielen Türmen. Oh, ja nicht heute. Vielleicht morgen. Wirst du bestimmt wiederkommen. Jeden Tag, wenn du nur zauberst. Ich werde zaubern, bestimmt. Aber du darfst es niemandem sagen. Niemandem? Niemandem. Nun folgte auch der internationale Durchbruch. Im Jahr 1965 hatte er eine ebenso legendäre Rolle und trat als Ganove Auri Goldfinger auf und war der Gegenspieler von James Bond. Goldfinger, he's the man with the Midas touch. Es ist damals so der Slogan aufgekommen, der Fröbe ist der Gangster vom Dienst oder der Bösewicht vom Dienst. Das stimmt nicht ganz, denn ich habe immer wieder Komiker gespielt, immer wieder. Mit Heinz Rühmann zum Beispiel, mit dem Pauker. Oder auch jetzt, der größte komische Erfolg ist ja nur die tollkühnen Männer in fliegenden Kissen. Es ist nur so, böse Rollen bleiben einfach besser in Erinnerung. Ich habe mit meinem Gesicht habe ich nie Liebhaber spielen können, aber eben Gangster. Dieser Fresse glaubt man eben eher, dass der ein Zuhälter ist, als dass er ein Liebhaber ist. Trotz aller Berühmtheit. Seine sächsischen Wurzeln vergaß Gerd Fröbe nie. Und wann immer der Terminkalender es zuließ, reiste er nach Zwickau, um Verwandte und Freunde zu treffen. Vor allem aber, um die Mutter Alma in Oberplanitz zu sehen. Oh, Und dann kam er mal, und das war der 53, 54, um diese Zeit. Da kam er das erste Mal mit einem Auto aus München mit so einem alten Adler Cabriolet, so ein grüner, ich glaube, da war grün der Wagen. Da kam der um die Stehlenkfelder Straße reingefahren und wir sind ihm entgegengelaufen. Wir wussten nicht, dass der Gerd kommt, das war ein Riesentumult. Und dann kam er auch und das war so ein herzlicher Empfang. Das war auf der Straße, haben wir uns umarmt und das war einfach schön. Wieland Baumann ist der Neffe von Gerd Fröbe und hat wie alle Baumann-Kinder den Onkel über alles geliebt. Ich besuche ihn und seinen Bruder Eckhard in dem Haus Edisonstraße Nummer 11, in dem die Familie noch immer wohnt und das auch das Geburtshaus von Gerd Fröbe ist. Ursprünglich war das Haus ja mal gebaut worden als eine Herberge oder als eine Absteige für die Fuhrwerksleute. Darum steht das auch ein bisschen von der Straße nach innen, dass die Fuhrwerke hier auf der Straße ihre Pferde abspannen konnten. Und das Hinterhaus, ganz war mal gedacht, der untere Raum, was jetzt Waschhaus ist, dass das eigentlich Pferdestall werden sollte. Also es war alles total dörflich und ganz ländlich und so. Naja. Ja, so war das hier. Wir sitzen in der ersten Etage, in der einmal die Wohnung von Johannes und Alma Fröbe war. Darunter befand sich das Lederwarengeschäft von Fröbes Vater. Heute sind die Verkaufsräume der Baumannschen Kunstdrechslerei im Erdgeschoss. An der Wand hängt ein farbiges Fröbe-Porträt. Das war eben seine Heimat hier. Und besonders in den 50er Jahren, 60er Jahren, da war er viel, wie wir uns verständlich haben, ich glaube über Telegramm. Das ging noch runter über die Post. Da wurde nachher, komm bitte und so, herzliche Grüße und so. Und dann kam ein Telegramm zurück, kann nicht kommen, ich bin in Rom, bumm. Am Tag, als der Regen kam, weit und breit, wundersam, als die Glocken erklangen, als von Liebe sie sang. Doch egal, wo auf der Welt sich Gerd Fröbe aufhielt, die Erinnerung an seine sächsische Heimat begleitete ihn überall hin. Und Personen aus seiner Zeit in Zwickau waren oft die Grundlage seiner Rollenerarbeitung. Und es ist nicht nur ein Ehrgeiz von mir, sondern eine innere Notwendigkeit, jeder Figur ein eigenes Gesicht zu geben. Jeder Mensch zeigt in den kleinsten Dingen typische Eigenarten seines Wesens, oft sogar auch seines Berufes. Ich hatte einen wunderbaren Professor, den ich jetzt vor 4 Wochen wieder getroffen habe. Der Mann ist jetzt 86 Jahre alt und ich saß an seinem Bett in Zwickau, ich war jetzt zu Besuch drüben, und sage, Professor, ich habe Ihnen auch ein Denkmal gesetzt und ich habe einen Menschen gespielt, da habe ich Sie in allen Bewegungen, so wie ich sie damals schon als Kind nachgemacht habe, jetzt spielen können. Und da hat er bald geweint, sagt er, ach mein Junge, das war aber doch nicht nötig. Nein, ich war doch froh, dass Sie mal in meinem Leben waren, denn damit hatte ich es doch ganz leicht. Denn Sie waren für mich der Inbegriff eines richtigen, herrlichen Professors, mit aller Güte, mit aller Strenge, mit aller Schrulligkeit, alles, was dazu gehört. Wenn Gerd Fröbe nach Hause kam, musste es sich auch lohnen. Dann wollte er mindestens eine Woche da sein, wollte die von der Mutter zubereiteten Rindsrouladen mit grünen Klößen essen, die Schürze umbinden und wie früher das Brennholz hacken im Hof. Wenn er kam, erinnert sich Eckhard Baumann, dann wurden auch die alten Puppen bewegt. In der Tür gab es 2 Nägel, da wurde eine Leiste drüber gelegt und ein Betttuch drüber. Und da war schon die Bühne fertig. Und dann haben sich die Eltern und der Gerd dann ausgemacht, was spielen wir heute. Und wir Kinder saßen alle in der Küche und die haben von der Stube aus dann Puppe gespielt. Ne? Und das ging spontan. Das waren also ohne große Vorbereitung. Puppen waren immer da, weil schon aus der Wandervogelzeit der Eltern hatten die Verbindung nach Hohenstein zum Max Jakob. Hohensteiner Kaspar, diese geschnitzten, herrlichen, ausdrucksstarken Figuren. Und die hatten wir gehabt. Die lagen ja manchmal unter dem Tisch vor Lachen, ne? Das war ja so irre. Meine kleine Tschutschi-Maus, dein Tschutschi-Kutschi-Wutsch-Gesicht sieht schnucklig aus. Seh ich dich, dann seufze ich vor Glück. Und du, mein kleiner Teddybär, au! Mein knudelnudelrunder kleiner Teddybär. Ja, du bist mein Apfelstrudelstück. Der hat ja Witze nicht erzählt, sondern gespielt. Ich dachte immer, Mensch, wie kann der sowieso was spielen? Wie kann der das? Der spielt jeden Witz, aber so, dass du dich unter den Tisch gelegt hast vor Lachen. Ne? Aber auch so, dass ihm dabei die Tränen gekommen sind, wenn es irgendwas Dramatisches war. Das konnte er, das war da spielte alles, ne? Hochdramatisch ging es einmal in seiner Kindheit zu, wie Eckhard Baumann noch von der Großmutter Alma weiß. Es ist eine Geschichte, die immer wieder bei Familientreffen erzählt wurde. Sie hatte den Sohn Gerd zum Einweichen in die Badewanne gesteckt und war, als die Ladenglocke schellte, nach unten ins Geschäft geeilt. Ihren Gerd hatte sie darüber vergessen. Und da ist er gerade eingeschlafen, so als Zehnjähriger vielleicht war das, als Kind. Und war dann wie gelähmt und es gab keine ärztliche Hilfe, bis auf den Versuch in Bad Schlema, was hier nicht weit ist, eine Kur zu bekommen und dort auf Heilung zu hoffen. Und da war er gerade viele Wochen in Bad Schlema, ist dort behandelt worden mit Radiumbädern. Und es hat ihm geholfen. Und da hat er auch ein Schuljahr verloren. Etwas weniger dramatisch ging es bei der Bekämpfung der Sommersprossen zu. In der Familie gab es die Tante Toni. Die wusste auch in solchen Lebenslagen immer einen Rat. Eckhard Baumann winkt ab und muss schon wieder lachen. Der Wieland hat auch Sommersprossen gehabt. Und meine Mutter auch. Und das sollte helfen. Also Märzenschnee auflegen und dann... Wenn die es dann von alleine abtrocknet, sollten dann die Sommersprossen weniger werden. Ob das geholfen hat oder nicht. Gerd Fröbe allerdings beharrte in seinen Erinnerungen darauf, dass der Erfolg nach zwei Märzkuren nicht mehr zu ignorieren war. Ein anderer Makel wurde zu seinem Markenzeichen. Der leicht sächsische Singsang in seiner Stimme. Viele Kollegen sagen liebenswürdigerweise, er wäre ein ganz guter Schauspieler, wenn er nicht sächsisch spreche. Also für alle die sächsische Sprache kennen, wirklich kennen, für die spreche ich ein wunderbares Hochdeutsch. Also das merke ich immer, wenn ich mal zu Hause bin, die sagen, Gerd, wie du dich entwickelt hast in deiner Sprache. Wie wir dagegen noch so reden und so. Aber für alle die sächsische Sprache nicht kennen, spreche ich eben leider Gottes sächsisch, die sagen, naja. Aber ich bin der Auffassung, speziell beim Film, ich spreche jetzt also nicht von klassischen Rollen am Theater, aber im Film ist es für mich immer noch wichtiger. Ich versuche, Menschen zu gestalten, die es wirklich gibt. Und genauso wie jeder normale Mensch im Leben ja nun auch kein Bühnendeutsch spricht, so ist es wichtig, den Menschen so zu gestalten, dass er echt ist. Und dazu gehört vielleicht auch eine Sprache, wo man das Gefühl hat, ach, der ist irgendwo gewachsen, dieser Mensch. Der hat eine Heimat, der hat einen Boden, nicht den Bretterboden der Bühne, sondern der ist wirklich gewachsen irgendwo auf dieser Erde. Gerd Fröbe frönte mancherlei Leidenschaften. Dem deftigen Essen, seinen zahlreichen Ehefrauen und immer wieder der Malerei. Am Wochenende aber gab es für ihn nur eines, Sportschau und Fußballspiel. Gerd Fröbe war Ehrenmitglied in gleich zwei Münchner Vereinen. Und seine Pantomime als Torwart haben Millionen Zuschauer begeistert gesehen. Verkehrt. Das erste war, wenn er aufs Wochenende kam, wann ist wo Fußball? Gut, dann müssen wir hin. Und dann, also ich war nie so Fußballfan, aber bin auch gerne mitgegangen. Und da sind ja die Massen geströmt. Also hier in Zwickau das Stadion, das war ein großer Fußballplatz. Und die Zwickauer waren gute Fußballer, aber die besten waren die Planitzer. Auf der Planitzer Südkampfbahn, erinnert sich Eckhard Baumann, wurde der Onkel einmal über Lautsprecher in der alten Heimat begrüßt und gebeten, das Spiel anzupfeifen. Und da haben die Leute getobt und alles vor und hat eine Trillerpfeife vom Schiedsrichter bekommen und hat das Spiel angepfiffen. Wenn Gerd Fröbe zu Besuch kam, ließ sich das nicht verheimlichen. Richtige Männer wie wir und der richtige Wind, das macht Spaß, hier ab, ab in der Luft, hier am Baum. Richtige Männer wie wir und ein reizendes Kind, das macht Spaß, hier ab, ab in der Luft, hier am Baum. Wenn er auch nicht wie in seinem erfolgreichen Film Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten, der in Deutschland Ost und West das Kinopublikum begeisterte, aus der Luft kam. Seine Ankunft in Zwickau war immer aufsehenerregend. Da kam dann mal mit dem UB-Kapitän hierher. Ich weiß nicht, der stand dann hier im Hof. Da haben die Leute nur hinten noch ein bisschen was vom Rücklicht gesehen, vom Heck hinten so. Und da guckten die schon, oh, der Fröbe, oh, mein, das ist ein Verwagen, Westwagen, oh, müssen wir mal denken. Er hat das Taschentuch hingelegt auf dem Fußboden und haben drunter geguckt, ob da wirklich wohl eine Blattfeder hat. Das war doch beim Obel, oder das, die haben doch so gute Federn gehabt. Wieland Baumann macht mir vor, wie die Planitzer ihre Taschentücher ausgebreitet und sich niedergekniet haben. Und mit dem Auto sind wir dann mal nach Chemnitz gefahren. Das weiß ich noch. Och, das war eine Sensation. Das war ein toller Wagen. Ja. Ja, das war schon schön. Dann sind wir noch über die Landstraße gefahren. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch ganz genau. Sein Model, das damals mit dem Auto saß, hatte Gerd Fröbe zu mancher Filmpremiere eingeladen, auch nach London und Paris. Sehr lange hielt sie es aber nie in der Fremde aus. Auch die Baumann-Neffen durften einmal ihren Onkel Gerd besuchen. Eckhard Baumann bekam im Sommer 1970 die Genehmigung, als Frührentner nach Icking bei München zu reisen. Der Anlass war die 5. Hochzeit von Gerd Fröbe. Eine vor der Presse geheim gehaltene Angelegenheit. Nach dem Tod seiner wirklich großen Liebe, der Journalistin Beate Bach, mit der er von 1962 bis 1968 zusammenlebte, wollte er nun in aller Heimlichkeit deren Freundin Karin Pistorius heiraten. Und da war ich der Trauzeuge bei seiner letzten Hochzeit. Wir waren schon bei der 3. Hochzeit dabei, das war 1958 in Berlin. Da war es dann die 5. Hochzeit. Am 5. September 1988 starb Gerd Fröbe in München. Im Februar hatte er, schon von Krankheit gezeichnet, noch im Kreise seiner Freunde und sächsischen Verwandten seinen 75. Geburtstag gefeiert. Gerd Fröbe wurde auf dem Waldfriedhof von Icking bestattet. Als der Pulk von Fotografen und Kameraleuten abgezogen war und sich die Schar der Trauergäste verstreut hatte, kam ein kleiner grauhaariger Herr den Weg herunter. Es war Heinz Rühmann, eine rote Rose in der Hand. In einem Nachruf auf den Künstler schrieb der Spiegel: Kein Zweifel, Fröbe hatte Format, erfüllte Bühne und Leinwand in jeder Hinsicht. Aber noch wichtiger ist, er hatte die schauspielerische Intelligenz, dieses Format, diese raumgreifende Fülle, in Frage stellen zu können. Er spielte nie so ganz sich selbst, sondern kommentierte mit Skepsis und Schlauheit menschliche Ungetüme. Vielleicht blieb deshalb die Sympathie auf seiner Seite. Mephisto ist kein Sachse. Der Schauspieler Gerd Fröbe im Porträt. Feature von Wolfgang Knape. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprach Thomas Thieme. Die Archiv-O-Töne Gerd Fröbes stammen aus Interviews mit Beate Bach 1961 und aus einem Gespräch mit Franz Nussbaum von 1978. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton André Lühr. Regieassistenz Alexander Kühn, Regie Andreas Meinitzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2013.